willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 52, 2013. Und das ist auch die letzte im Jahr. Heute am 30.12. aufgenommen. Jawohl. Tja, ganz aktuell. Ja, auch wenn der Jahreswechsel droht. Ja. Ja, und in der Folge ist natürlich das Unumstößliche, das Unvermeidliche passiert da. Und zwar der Rückblick. Ja, der Rückblick. Ich habe es aber ganz kurz und schmerzlos gehalten, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das Ende vom Jahr ist immer dermaßen stressig. Ja, da muss ich mich ein bisschen ranhalten. Ne? und deswegen fange ich gleich mal an. Im Januar, was war im Januar für mich besonders wichtig? 30 Jahre Internet gab's. Das Internet wurde 30 Jahre alt im Januar und ich finde, das war auch das Highlight vom Januar, denn ansonsten ist eigentlich nicht so viel passiert. Aber das war eine schöne Sache. Ich hätte es fast verpasst, ja, dass das Internet hier wirklich 30 wurde. Und ja, es gibt ja auch ein paar sag ich mal, Diskussion, was denn jetzt endlich eigentlich das der Anfang vom Internet war, ja. Und ja, klar, es ist natürlich schwierig, hier ein genauer Zeitpunkt dann festzumachen, aber am 1. Januar 1983 wurde das TCP/IP-Protokoll in Funktion gesetzt und hat damit das NCP-Protokoll ersetzt. Und damit könnte man dann eben jetzt sagen, ja, das war dann eben das der Anfang vom Internet, so wie wir es jetzt kennen. Ja. Also das kann man da sicherlich stehen lassen. Im Februar war dann der Meteoriteneinschlag in Russland das Highlight und das hat uns eines ganz klar gezeigt, die Glanzstunde war das für das Internet. Globale Ereignisse können nicht mehr so einfach, sage ich mal, im Sande verlaufen oder so, ja, nicht, dass es schon jemals passiert wäre, auch ohne Internet nicht, aber die Berichterstattung war schon ziemlich faszinierend, denn sie war eben hauptsächlich von den Menschen dort gemacht. Hier einen großen Beliebtheitssprung hat dort auch, oder seitdem auch diese Bordkameras bei Autos bekommen, ja. Denn viele russische Fahrzeuge sind mit dieser Kamera ausgestattet, um eben im Falle des Falles ein Beweismittel zu haben. Bei uns ist es auch jetzt sehr, sehr weit verbreitet, oder was heißt sehr weit verbreitet? Es wird immer verbreiteter, also Vorsicht, nicht dem jemand irgendwie den Stinkefinger mal zeigen, ja, das könnte auf Video sein, ja. Und viele von diesen Autokameras haben eben den Meteoriteneinschlag direkt gefilmt und es war schon ziemlich heftig. Das war auch ein ziemlich heftiger Einschlag über einem Gebiet, sage ich mal, das ja schon bewohnt ist. Und da sind halt auch in der Ortschaft zum Beispiel Scheiben geborsten, sogar Teile von einem Gebäude eingestürzt durch die Druckwellen, allein von dem Geräusch. Ja. Also das ist schon ziemlich arg, was da passiert ist. Und dann, das hat auch dann wieder die Fragen aufgeworfen nach dem Schutz vor solchen Einschlägen. Und ja, die Filme, die Science-Fiction-Filme, in denen dann irgendwelche Typen auf dem Asteroiden landen, ja, und in dann in die Luft springen, das wird dann gleich klar, dass es so gar nicht geht, weil man kann zwar große Brocken gut entdecken, kleinere Brocken, wie jetzt eben zum Beispiel der hier nicht, die können Schäden verursachen und diese ganz kleinen, aber wie man gesehen hat, nicht ganz ungefährlichen Brocken, die kann man so jedenfalls noch nicht orten. Ja, und es gibt einfach zu viele. ja, im März war dann das Affentheater perfekt, das Leistungsschutzrecht durchgesetzt, Affentheater par excellence, ja. Da muss man sich mal vorstellen, da wollen welche ihr eigenes Geschäft kaputt machen, indem sie dafür was verlangen wollen oder bestimmen wollen, wenn andere Werbung für sie kostenlos macht. Ich meine, ja, Tatsache, so ist das. Und wenn man sich daran jetzt mal über den Satz nachdenkt, dann könnte man durchaus auch sagen, ja gut, das ist ja denen ihr Recht. Ja. Nachdem das Leistungsschutzrecht dann tatsächlich in Kraft gesetzt wurde, was eigentlich mehr oder minder nur ein Anti-Google-Gesetz war, dann hat Google das ganz einfach so gemacht, wie auch alle Insider erwartet haben. Einige naive Leute haben gedacht, Google würde es nicht tun. Und die haben das einzig Richtige getan. Die haben dann nämlich zu den Firmen gesagt, so, okay, also ihr wollt nicht, dass wir eure Sachen veröffentlichen, dann machen wir das auch nicht. Wenn ihr weiterhin Links haben wollt, also das heißt, wenn wir weiterhin eure News verlinken wollen, ja, dann müsst ihr uns unterschreiben, dass wir diese Inhalte weiter verwenden dürfen, kostenlos. Und wenn ihr das nicht macht, dann verwenden wir das auch nicht, so wie das Leistungsschutzrecht das vorsieht. Dass man aber hier einfach Gelder einstreichen will von Google, ja, da hat man sich eben da getäuscht und da haben sich wirklich die Verlage und die entsprechend Verantwortlichen zum Affen gemacht, ja, dass sie dann einfach gedacht haben, Google wäre so blöd und würde einfach zahlen dafür. Denn, sag ich mal, wenn man für etwas bezahlen muss, dann muss man ja auch das Recht haben zu sagen, nö, das möchte ich dann auch nicht. Ja, und genau das hat Google dann auch gemacht. Ja, und offenbar brauchen die Klicks dann doch dringender, als sie gerne vorgeben wollen. So, jetzt sind alle Verlage nach wie vor bei Google News und Google muss immer noch nichts zahlen. Das Leistungsschutzrecht ist jetzt da und wird in Zukunft vielleicht noch für viele Blogger oder andere, sag ich mal, Bürgerjournalisten noch im Wege stehen und naja, wollen wir mal abwarten. Auch im März leider was Unerfreuliches, 2 Jahre nukleare Hölle in Fukushima, ja. Am 11. März 2011, da war ja der schlimme Tsunami in Japan, wo viele Menschen ums Leben gekommen sind. Während die Auswirkungen von dem Tsunami eigentlich mit der unglaublichen ja, Beharrlichkeit der Japaner schon fast auf das Niveau zurückgegangen ist von vor 2011, ja, ist es oder in dem ja, Reaktor oder in den 3 havarierten Reaktoren in Fukushima ganz anders. Dort ist nämlich nach wie vor, übrigens auch noch nicht nur bis zum März 2013, worauf sich jetzt der Rückblick bezieht, sondern auch bis zum heutigen Tage noch, eine katastrophale Situation. Man kann kaum Herr werden, die Kühlung muss nach wie vor erfolgen, es ist kein Platz mehr für das radioaktiv verstrahlte Kühlwasser. Immer wieder muss und wird radioaktives Wasser abgelassen. Das geht ins Grundwasser. In den entsprechenden Gebieten sind noch viele radioaktive Hotspots zu sehen. Man kann sogar noch in Tokio Hotspots messen. In der Tat ist es auch so, dass das Gebiet, wie sich jetzt herausgestellt hat, in absehbarer Zeit nicht mehr bewohnbar sein wird. Das bedeutet, all die Hoffnungen, die die Anwohner immer wieder von der Regierung gemacht bekommen haben, nämlich, ja, bald könnt ihr in eure Wohnungen, in eure Häuser zurück, das muss wohl endgültig vom Tisch. In den nächsten Jahrzehnten wird dort kein normales Leben möglich sein. Ja. Und die Strahlung, die austritt, ist immer noch in etwa so stark wie zu dem Zeitpunkt des Unfalls. 3 Reaktoren sind damals durchgeschmolzen, 3 Reaktorkerne sind geschmolzen. Das hat sehr lange gedauert, bis das von TEPCO, der verantwortlichen Firma, und der japanischen Regierung zugegeben wurde. Und da muss man schon sagen, eine ganz schlimme Sache. Ja, man sieht, wo das hinführt mit der Nukleartechnik. Man kann sie nicht kontrollieren. Selbst die riesen, immensen Schäden, die durch den Tsunami gemacht wurden, ja, das alles kann man, das Materielle zumindest, kann man beseitigen. Ja. Aber hier bei allem, bei aller Macht, bei allem Geld, bei allem technischen Material, das da zur Verfügung steht, gelingt es nicht, das unter Kontrolle zu kriegen. Das sollte einem zu denken geben. Ja. Früher hat man gern, nach Tschernobyl hat man gern gesagt, ah ja, die Russen, ja, die haben halt nicht das richtige Material, der Reaktor war veraltet und jetzt haben die halt hier kein technisches Know-how, um das in den Griff zu bekommen. Ja, die Japaner haben die beste Hightech, die man sich vorstellen kann und kriegen es nicht ins Griff. Also das Märchen ist dann auch gestorben. Im April war das traurige Ende für LucasArts. Disney schließt die Spieleschmiede. Das hat mich sehr gewundert, als ich diese Meldung gelesen habe. Ich habe das gar nicht zuerst realisiert, aber ja, es war so. Disney hat ja auch im Januar den Lucasfilm übernommen und darunter natürlich auch LucasArts. Das Star Wars Merchandise, alles ging eben an Disney und ja, LucasArts ist in dem Zuge dann eben kurzerhand mal dicht gemacht worden, die Traditionsspieleschmiede. Unfassbar. Aber gut, Disney wird sicherlich noch mehr kaputt machen von Star Wars und so. Ich sag nur, der neue Star Wars Film von J.J. Abrams Regie geführt. Okay, damit ist das Star Wars Universum endgültig kaputt, genau wie das Star Trek Universum schon kaputt gemacht hat. Ja, im Mai, die Republika 2013, im Prinzip Veranstaltung so, wie man es von der Republika gewohnt ist. Nur eines hat mich wirklich schon fast ein bisschen geärgert. Und es hat mich eigentlich ein bisschen geärgert. Nicht nur fast, sondern es hat mich geärgert. Dieses dauernde Wir. Ja. Wir das, die Digital Natives. Wir hier, wir dort. Wir machen das so. Wir die Blogger. Es gibt keine Wir, die Blogger. Wenn hier in der Republika von wir gesprochen wird, dann sind das vielleicht die 5, 6, lassen wir mal ein Dutzend Top-Blogger sein, ja. Die zigtausend andere Blogger fühlen sich hier aber oftmals eben nicht davon vertreten, weil die Probleme teilweise extrem abstrakt sind, ja. Und oftmals ist es so, dass man gerade den kleinen Blogs selbststellerische Handlungen zuweist, aber im Prinzip war die Republika was die Blogger anbetrifft, eigentlich die Veranstaltung, wo die Großen die Plattform genutzt haben, eben um ihre Selbstdarstellung zu perfektionieren. Und das Wir, da möchte ich also durchaus schon mal sagen, dass es da durchaus Proteste dagegen gibt. Wenn hier so eine Schiene, ja, und das muss man leider so sagen, wenn man sich die Top-Blogs mal anguckt, ja, die schwimmen sozusagen auf der einen Schiene und vertreten aber nicht die breite Meinung der User-Szene, der Blogger-Szene in Deutschland. Und deswegen sollte man das Wir vielleicht mal auf der Republika etwas lassen und oder eben mal ein bisschen breiter über die Blogger-Szene berichten, und mal mit den alltäglichen Problemen, die die kleinen CD-Blogger, ja, C- oder D-Blogger, nicht die A-Blogger, haben, die zum Beispiel keine Möglichkeit haben, nach einer Abmahnung, hier eine große Sache anzuleiern, weil sich keine Sau dafür interessiert, wenn der, Blogbetreiber abgemahnt wird, weil er seine Meinung geäußert hat. Ja, und im Juni war es dann soweit. Das hat eigentlich das ganze Jahr überschattet. Ich könnte also auch für die ganzen restlichen Monate hier dieses Thema anführen. Der NSA-Skandal, ja. Jeden Monat, jede Woche kamen eigentlich neue Sachen raus. Mittlerweile weiß man, wie groß dieser Skandal tatsächlich ist. Edward Snowden hat da sehr viel angestoßen mit dem Veröffentlichen von den geheimen Informationen über die NSA und deren illegalen Abhörmethoden, ja, illegal für den Rest der Welt, offenbar nicht illegal für die USA. Da kam und da wird es auch noch weitere Gerichtsentscheide geben. Da kann man sich noch was gefasst machen. Aber auf jeden Fall dürfte das eines der größten Datenskandale sein, die die Menschheit bisher erlebt hat. Denn noch nie war in einem solchen Umfang Daten missbraucht worden. Und sicherlich hat es, das kann ich auch aus meinem direkten Umfeld bestätigen, hat es massive Auswirkungen gehabt für viele Leute. Nicht nur oder so, oder gerade bei den Nicht-Nerds, ja, die sind da nämlich sehr, sehr abgeschreckt worden durch dieses. Und da man auch gefühlt hat, dass man keinen Schutz von der Bundesregierung her kriegt, dass man also ausgeliefert ist, machen die Leute natürlich oftmals genau das, was auch eine richtige Konsequenz ist. Sie ziehen sich von allen amerikanischen Diensten sozusagen zurück, die private Daten speichern sollten für öffentliche Daten, wie zum Beispiel Blogs oder Google Plus, wenn man Google Plus für öffentliche Nachrichten benutzt, ist ja uninteressant, weil die Nachrichten ja eh offen im Internet sind. Aber ansonsten für die privaten Sachen, da merkt man dann einen kleinen, aber bedeutenden Trend weg von diesen Diensten. Alternativen gibt's aber ebenso gut wie noch wie keine, denn das wurde ja auch immer wieder gezeigt in den Monaten danach, dass fast alles abgehört wird und als Konsequenz kann man höchstens nur bei posteo.de mit einer Vollverschlüsselung Ende zu Ende und dass da dann eben eine Sicherheit gewährleistet ist, machen. Ne? Aber ansonsten, ja, sieht's ganz schön übel aus. Gut, wie gesagt, ich könnte jetzt hier Ewigkeiten darüber reden, aber ihr wisst ja, wenn ihr die Rios-Wochen sich verfolgt, da habe ich auch viel darüber gesagt, dann habe ich auch nichts mehr darüber gesagt, denn es ist einfach in den Massenmedien gut abgedeckt worden und es kommen jeden Tag neue Meldungen heraus. Deswegen habe ich das jetzt mal für die nächsten Monate da ausgeblendet wieder. Im Juli war dann nämlich das einzig andere, was für mich noch interessant war, das Projekt Egg 2013, ein Geocacher-Event. Und das war am deutschen Egg und auch oben in der Burg, in dieser Festung. Und dieses Gelände war quasi eine einzige Geocaching-Veranstaltung. Alles voll Geocacher, das war so ein Mega-Event aus vielen Ländern und man hat dort wirklich eine gute Zeit gehabt. Die ganze Festung war mit möglichen Caches, die man machen konnte, gespickt und so ganz toll. Und dann gegen Abend, und das hat mich eben am meisten beeindruckt, war das gesamte deutsche Eck komplett gesperrt und nur für Geocacher zugänglich. Und dort wurde dann auch ein Konzert abgehalten, ein riesengroßes Feuerwerk, ein phänomenales Feuerwerk. Und da war klar, dass das Geocaching ein Massenphänomen geworden ist. Geocaching ist im Mainstream angekommen, denn wenn öffentliche Denkmäler gesperrt werden für den normalen Publikumsverkehr, um eine Geocaching-Veranstaltung zu machen. Tausende von Menschen dort. Dann ist das also eindeutig ein Zeichen, dass das ein immer größeres Interesse gibt. Das kann positiv gesehen werden, aber das kann man auch negativ sehen. Im August war dann die Gamescom 2013. Und das war eine herbe Enttäuschung, ja, für mich diese Gamescom. Ich habe das auch ausführlich in einem Blogbeitrag dargelegt, warum das so war. Der Erfolg des Niedergangs, ja, habe ich das getitelt. Und zwar, weil die Gamer quasi, die echten Gamer, die echten Hardcore-Gamer, die waren dort in der Unterzahl. Die Gamescom ist eine Veranstaltung geworden für viele Leute, die Spaß haben wollen, ja, aber nicht mehr wirklich für die Leute, die man als Hardcore-Zocker bezeichnen könnte, ja. Das ist mir an allen möglichen Stellen aufgefallen. Es gab eine App für die Free Goodies. Da hätte es mir eigentlich schon dämmern müssen. Dann waren dort jede Menge Leute, die haben sich für Games überhaupt nicht interessiert. Ja, die haben sich eher für ihre Goldkettchen interessiert. Ja, und dass die Muskeln richtig eingeölt waren. Ja, aber in der Tat wirklich. Die Putzfrauen haben mir schon leid getan, die wurden hier angebaggert bis zum geht nicht mehr. Und zwar nicht von picklichen Nerds, sondern von Schickimicki-Leuten, ja, die hier Rasierwasserduft verbreitet haben. Ja, manche war billiges Rasierwasser, manches war auch richtig teures Rasierwasser. So hat's jedenfalls gerochen. Und so weiter und so weiter. Die Hostessen haben auch schon Abstand genommen von der Messe, ja, so viel war da nicht mehr. Also ich war wirklich sehr, sehr enttäuscht und es war nur noch eine Ansammlung von Selbstdarstellern. Man hat hin und wieder mal einen Gamer gesehen und da konnte einem schon fast leid tun, ja, wie die dort dann aufgefallen sind. Ja. Und der Abschluss war ja dann am Sony-Stand, als so eine genervte Tusse von dem Promotion-Team dort so Hüte verteilt hat, so PS4-Hüte. Und die hat natürlich einen Schneider bekommen, die hat dann so Push-Ups machen lassen, ja, also so Liegestütze vor ihrer Füße, ja, vor ihren Füßen. Und wer das brav gemacht hat, der hat dann eine Mütze bekommen. Das sind natürlich die Mucki-Typen hier angekommen, haben sich erstmal ein bisschen erniedrigt, ja, haben da ein paar Liegestütze gemacht, haben gezeigt, was sie da drauf haben mit den Liegestützen, ja, und dann haben sie eine PS4-Mütze bekommen. Wie lame ist denn das? Ich weiß gar nicht, ob das offiziell so vorgesehen war von Sony, aber diese Tusse, naja, eigentlich müsste die vor mir auf die Knie gehen und mir die Füße küssen, damit ich ihre PS4-Mütze anziehe, um Werbung zu machen. Ja, ich bin da natürlich auch vorbeigelaufen. Das war wirklich, wirklich erbärmlich. Ja, was einfach erbärmlich. Aber das war bezeichnend für das, was dort los war auf der Messe, und deswegen war es klar, ein riesengroßer kommerzieller Erfolg, die Gamescom 2013, aber für die Gamer ein herber Verlust. Ja, und alles andere als ein großer Erfolg. Ja, im September hat dann eine Firma einen Riesenerfolg im Gaming-Bereich gestartet, nämlich Rockstar mit GTA 5. Da war was los und es war ja klar, dass GTA 5 einschlagen wird. Ich konnte mich dann auch nicht mehr zusammenreißen und habe trotz allen meinen Ankündigungen, ja, dann doch noch mal eine PS3 geholt, nur um GTA spielen zu können. Ja, so ist es. Und in 3 Tagen hat GTA 5 bereits die Milliardengrenze, richtig gehört, die Milliardengrenze geknackt. Und damit ist GTA 5 nicht nur das erfolgreichste Computerspiel, sondern die erfolgreichste Publikation überhaupt. Auch was Filme betrifft. Kein Hollywood-Film hat jemals in 3 Tagen die Milliardengrenze geschafft. GTA 5 schon. Und das heißt auch wieder, es wurde eine neue Ära eingeläutet, wo Videogames, ja, beliebter sind, mehr Zulauf bekommen als eben ein Hollywood-Blockbuster. Unglaublich. Das sollten einige Hollywood-Leute fangen auch schon an zu denken daran und denken, okay, also wenn wir jetzt richtig Geld machen wollen, dann soll man lieber ein Computerspiel veröffentlichen, kein Film mehr. Ja, genau. Richtig Geld machen. Im Oktober war es dann, was interessant war, der Gesundheitskartenskandal. Ja, ich sag deswegen Skandal, weil dort auf einmal behauptet wurde von, ich weiß nicht, ich glaube von einigen Krankenkassen, dass die alten Krankenkassenkarten am 1. Januar nicht mehr gültig wären. Das ist falsch, wie sich dann übrigens auch später jetzt im Dezember herausgestellt hat. Die Kassenärztliche Vereinigung hat klargestellt, dass die alten Karten weiterhin Gültigkeit haben. Außerdem ist es so, dass es für also eine Ausstellung einer Bescheinigung, dass man krankenversichert ist, dass das die Krankenkasse auch machen muss. Ja, das bedeutet, man kann im Prinzip, wenn der Arzt das okay gibt, kann man zum Arzt gehen und kann dann eben die Bescheinigung nachliefern. Ja. Also auch ohne die neue Gesundheitskarte wird man nicht abgewiesen beim Arzt. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das im neuen Jahr noch weiter verschärft. Aber jetzt erstmal kurzzeitig wieder Entwarnung. Ja, und ich fand das schon ein Skandal. Hier wird probiert, die elektronische Gesundheitskarte den Leuten trotz aller Datenschutzbedenken, ja, aufs Gesicht zu drücken. Und ich finde es absolut nicht in Ordnung. Im November war es die Space Night mit einem Act, mit einer Anwandlung, die bahnbrechend sein könnte, ein Meilenstein der Geschichte, nämlich es wurde Creative Commons License Music jetzt offiziell eingeführt. Die Space Night wurde also jetzt komplett umgestellt auf Creative Commons License Music, um den überteuerten GEMA-Gebühren zu entkommen. Und damit ist es erstmal, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender auf die Creative Commons License setzt. Das bedeutet auch für eventuell für Gerichtsentscheidungen, dass man eben, früher war ja die GEMA-Vermutung unstrittig, jetzt aber wohl ein gutes Argument hat, die GEMA-Vermutung früher oder später zu kippen, denn es ist nicht mehr vorausgesetzt, dass jedes Musikstück von der GEMA lizenziert ist, wenn schon öffentlich-rechtliche Sender im normalen Programm ganze Sendungen frei ausstrahlen mit Creative Commons License Music. Also da kann von einer generellen Annahme eigentlich schon nicht mehr die Rede sein. Also das war eine schöne Sache vom Bayerischen Rundfunk mit der Space Night. Ja, im Dezember war es dann eigentlich der RedTube-Abmahnskandal. Kurz vor Weihnachten hat so eine Anwaltskanzlei ja noch kräftig was rausgeschmissen an Abmahnungen, die, wie sich dann später herausgestellt hat, wohl inhaltlich nicht haltbar sind, wohl auch die IP-Adressen bzw. die Daten nicht korrekt erlangt wurden. Und zusätzlich noch der Punkt, dass Streaming eben nicht illegal ist. Und das alles hat eben dazu geführt, dass viele Experten, eigentlich fast alle Experten, gesagt haben, dass diese Abmahnung eben nicht haltbar ist und dass die Leute dagegen dann Einspruch erheben sollen, ja, und eben nicht zahlen sollen. Interessant. Und deswegen auch das wichtigste Thema im Dezember. Ja, genau. Und so schnell ist das Jahr verflogen. Was wird's denn 2014 weiter geben? Viel kann man nicht sagen. Viel gibt's auch gar nicht zu sagen im Moment, ja. Weil eben so gut wie alles auf den NSA-Skandal schielt. Ja, das zu Recht. Und deswegen die Spekulation, der NSA-Skandal wird halt auch weitere Auswirkungen haben 2014. Ich würde aber sagen, große Durchbrüche wird's nicht geben da, denn das dafür ist ja ist die große Koalition zu mächtig jetzt. Man kann sich Zeit lassen, da muss nichts über den Daumen gebrochen werden. Vor der Wahl vielleicht hätte man das machen können. Komischerweise gab es nach der Wahl eher ist die größere Diskussion, als Angela Merkel abgehört wurde, als das herauskam, ja, weil das Volk ist ja uninteressant, aber die Bundeskanzlerin, das geht ja schon mal gar nicht. Ja. Aber es wird da noch einiges geben und das Bewusstsein der Bevölkerung wird vielleicht noch ein bisschen anziehen erst und dann aber abflauen, weil ja offenbar trimmt die Regierung alles dahingehend, dass man sich einfach damit abfinden muss. Ja, ich sag nur, es gibt kein Recht darauf. Ja, wie wurde es gesagt? Es gibt kein Recht drauf, beschützt zu werden gegen etwas, wo man nicht beschützt werden kann. Ja, also die Formulierung war zwar ein bisschen anders, aber in der Quintessenz genauso. Und tja, dann muss man es halt mal probieren zu schützen, koste es, was es wolle, aber man hat wohl eher ein bisschen Angst. Naja. Und das wird auch Auswirkungen haben auf andere Produkte, beispielsweise auf Google Glass. Ich würde, also am Anfang war ich sehr, sehr euphorisch und habe eigentlich keinen Grund gesehen, warum ich keine solche Datenbrille gleich bei Erscheinen haben werde oder sollte. 2014 soll sie ja rauskommen, Google Glass sicherlich zum guten Preis. Aber ob das Teil dann wirklich Mainstream wird, ich habe heute gerade wieder einen Post von Stefan Keuschel gelesen, PR-Manager bei Google Deutschland auf Google Plus, und er sagt, das wird Mainstream, aber da muss ich sagen, nee, ich glaube nicht, dass das Mainstream wird. Dafür ist momentan ist die Bevölkerung einfach zu sensibilisiert bei dem Thema wegen dem NSA-Skandal, aber nicht nur wegen dem NSA-Skandal. Schon vorher war ja die Skepsis groß an solchen Sachen. Ja. Da haben ja die Leute sogar Angst gehabt, ihre Hauswände fotografieren zu lassen. Das kann ich bis heute nicht verstehen. Aber nun gut. Wie sollte man jetzt hier das auf dem Massenmarkt durchbringen? Ja? Und dann ist da auch noch der Modefaktor. Also das Teil anzuziehen ist sicherlich in einigen Bevölkerungsschichten durchaus okay, in anderen wird sie nicht akzeptiert und in ganz anderen wird man halt erstmal nur komisch angeguckt, weil die Leute gar nicht wissen, was das soll. So, was ist denn das für ein komisches Ding, was der da dran hat? Ja, gut, ich meine, vielleicht kriegen wir auch ein paar Zusprüche, so, ach der Arme, guck mal, was der tragen muss. Oh. Ne? Also schon komisch, aber ich denke nicht, dass es dieses Jahr reicht für den Mainstream. Ja, vielleicht mit viel, viel Glück und so nächstes Jahr, aber vorher sicherlich nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Ganz klar. Ja, und dann kommen wir noch zu Google Plus. Ja, Google Plus wird ganz klar weiter ausgebaut 2014. Alles spricht dafür. Sogar einige Android-Applikationen werden verschwinden dafür weiter in die Google Plus Applikation integriert. Die Galerie wird wohl als nächstes Opfer auftreten, ja, und dann eben von Google Plus Fotos ersetzt werden. Ebenfalls wird Picasa wohl dann endgültig das Zeitliche segnen. Ich schätze mal, 2014 wird der richtige Zeitpunkt sein. Der Erfolg von Google Plus spricht für sich, ganz klar. Es ist ein unglaublicher Erfolg, auch wenn das irgendwie vor allem im deutschsprachigen Raum gern ins Lächerliche gezogen wird. Aber in dem Zeitraum so viele Leute zu gewinnen, das hat noch nicht mal Facebook geschafft. Und die Leute müssen auch halt aufhören, dran zu denken, dass Google Plus sowas ist wie Facebook. Google Plus, da holt man sich wichtige Informationen. Bei Facebook holt man sich nur dummes Gequatsche von seinen Kollegen, die man sonst lieber vergessen hätte. Tut mir leid, es ist so, ja. Nein, es ist auch wirklich mehr so auf Freunde und so weiter bei Facebook, ja, und bei Google Plus, da ist es halt eben auch mehr für Informationen, für Organisationen und auch für Firmen, und da holt man sich wertvolle Infos, wer da nur den Leuten folgt, die er persönlich kennt, dann macht er was falsch bei Google Plus. Dafür ist Google Plus eben nicht gedacht. Ganz einfach. Ja, also Rückblick, Ausblick, gut, abgehakt. Jetzt noch drei Sachen habe ich noch, ja, wo letzte Woche noch vielleicht interessant war. Der 30 C3, ja, 30C3 Hacker-Kongress startet natürlich im Zeichen der NSA-Überwachung. Da wurde etliches angestoßen und interessante Vorschläge auch gemacht. Und ich kann nur jedem empfehlen, mal dort auf die Seite zu gehen und sich da eventuell die aufgezeichneten Streams mal anzuschauen. Irre. Ein ganz interessantes Kuriosum wurde dort schon gezeigt, ja, und zwar wie die Überwachungsalgorithmen so funktionieren und was das auch bedeutet, nämlich das sind zum Beispiel Fefes Block, ja, so ein ziemlich bekanntes Block, ja, oder ein bekannter Block, sorry, oder der Block, das Block, na das Block. Ja, da fängt schon an, ne? Nein, aber auf jeden Fall, Fefes Block ist eben aus der Sicht von diesen Überwachungsalgorithmen, oder wenn man das mit so einem Überwachungsalgorithmus sieht, ein radikaler, ja, Und sogar radikaler als die Salafisten oder die radikal-katholische Webseite Kreuz.net. Unglaublich ist das, ja, was dort herauskommt. Und deswegen sei auch allen gewarnt, von wegen man hat nichts zu verbergen. Durch diese Überwachung können eben auch solche Fehler passieren. Und diese Fehler, die sind vorhanden. Die Überwachung durch solche Algorithmen sind eben nicht 100% sicher. Man sieht es auch immer wieder bei Google. Ja, Google hat die besten Algorithmen für, um herauszufinden, was magst du, um dir Werbung zu schicken. Und was passiert? Man kriegt ständig Werbung, die einen keinen Furz interessiert. So, und genau so in dieser Schiene geht es genauso. Ja? Man tritt auf, man schreibt etwas, man bloggt etwas und da wird dann auf einmal ein Algorithmus angesetzt und dann kommen eben so Sachen raus, wie dass Fefes Blog hier so radikaler ist, ja, und auch das Blog von Don Alfonso, ja, radikaler eingestuft als Salafistenforum. Da muss man schon ganz klar sagen, da muss es einem Angst und Bangen werden. Und von wegen, man hat nichts zu verbergen, wenn solche Algorithmen über die privaten Mails laufen. Ui. Also ich kann nur sagen, na denn, gute Nacht, schöne Gegend. Ja, und am Ende, wie immer, und vor allem am Ende des Jahres, natürlich der Spaß-Post, ne? Ich habe mal wieder ein Video gesehen und ein GTA 5-Video. Größte Ereignis meiner Meinung nach 2013, ja, neben dem NSA-Skandal. GTA 5. Splat X, ja, von Let's Play. Ja, diese Gamer-Gruppe da, die macht da immer saugeniale Sachen einfach. Und das Video, da lacht man sich mal wieder scheckig, ja. Und wie viel Spaß so in einem Spiel auftauchen kann, echt heftig. Und vielleicht ist es nicht für jeden, aber wer Videogames mag und denkt, zugucken beim Videospiel wäre langweilig, das sollte ich mal das Video oder die Videos von Let's Play anschauen. Und da wird sich dann kringeln vor Lachen zum Jahreswechsel. Und ich wünsche euch, Leute, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und auch natürlich eine schöne Woche. Ich hoffe, dass ihr gesund bleibt. Das gilt dann auch fürs ganze Jahr. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt oder Kritik äußern wollt, dann könnt ihr das machen. Rios Wochensicht bei Google Plus suchen oder mir eine Mail schreiben. rio@zernetcast.com. GBG-Key steckt auf der Seite oder ist auf der Seite im Post, im Begleitpost finden. Die Seite ist natürlich wochensicht.zernetcast.com. Wochensicht.zernetcast.com. Wieder an die Mehrzahl denken. zernetcast.com. Und nochmal. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Einen guten Rutsch. Und ballert nicht so viel, ja. Jedenfalls nicht so viel wie ich. Spreng wieder die halb gegen in die Luft. Und damit sag ich, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Und dann bin ich auch wieder vielleicht ein bisschen länger bei der Sache. Ob es viele interessante Themen gibt, müssen wir erstmal warten im Januar. Aber ja, bleiben wir dran. Also, bis denn. Tschüss.